wir töten weniger Menschen in diesem Film. In diesem Film waren es nur 48 Personen. Also wenig verglichen mit dem letzten, da waren es 119. Platz 5. My Old Lady von Israel Horowitz. Kevin Kline und Maggie Smith. Amerikaner erbt von Vater Wohnung in Paris, da lebt aber noch Leibrente, die alte Engländerin. Beziehungskuddelmuddel, das auch in die Vergangenheit zurückreicht. Zudem, die alte Frau hat eine Tochter. Bitte werden Sie nicht vulgär. Nun, ich werde es versuchen, aber ich kann nichts versprechen. Die Tochter wird gespielt von Kristin Scott Thomas. Ich weiß genau, wer Sie sind und ich weiß genau, wieso Sie hier sind. Die gerade auch in Philipp Claudels Bevor der Winter kommt brilliert. Die bei François Ozon in ihrem Haus brillierte. In Bellamy, in Lachsfischen im Jemen, in Sarahs Schlüssel brillierte. Brillierte. Ich will jetzt unbedingt den englischen Patienten nochmal sehen, weil den Pferdeflüsterer noch einmal zu schauen, und zwar nicht wegen Scarlett Johansson, das wird langsam peinlich. Zu brillieren findet mein Synonymwörterbuch unter anderem noch herausragen, Bewunderung hervorrufen. Viel zu wenig das alles über Kristin Scott Thomas. Platz 4. Das Salz der Erde von Wim Wenders. Bildzauberer, Zauberer der bewegten Bilder, verbeugt sich sehr tief vor einem Meister der Fotografie. Schwarz-Weiß-Magie des Kinos. Den bringe ich um. Du? Du kannst nie jemanden töten. Platz 3. Einer nach dem anderen von Hans-Peter Moland. Ich habe schon einen gewissen Jappe getötet, einen Ronaldo und einen Strike. Getötet, in Hühnerdraht gewickelt und in Wasserfall runtergeworfen. Die Geschichte vom biederen schwedischen, in Norwegen ansässigen, zum Bürger des Jahres gekürten Schneepflugfahrer und Familienvater, der nach dem vermeintlichen Drogentod seines Sohnes, es war aber Mord, ein Massaker unter den verantwortlichen Gangsterbanden anrichtet, ist eine blutig, deftig, hemmungslose Schlachtplatte. Wenn man sich aber von dieser als schwarzer Komödie ausgestellten Anhäufung von Bestialitäten nicht abstößen lässt, dann wird in der Mordwiederholungsdramaturgie dieses Films seine öde Leere schnell klar. Mit einem, so viel Paradoxie muss sein, mit einem grandiosen Stellan Skarsgård in der Hauptrolle. Platz 2. Im Labyrinth des Schweigens von Giulio Ricciarelli. Da draußen läuft ein Mörder frei herum, Mitglied der Waffen-SS, war im Krieg in Auschwitz. Der arbeitet jetzt als Lehrer und unterrichtet Kinder. Interessiert Sie das? Nein. Die Strafverfolgungsbehörden interessierte das damals inmitten der großen Verdrängungssuppe der 1950er Jahre keinen Deut. Ricciarellis tief beeindruckender Film über die Vorgeschichte des Frankfurter Auschwitz-Prozesses ist ein Erzählfilm, der von der Heldenreise seiner Hauptfigur, des jungen Staatsanwalts, gespielt von Alexander Fehling, erzählt. In dieser Heldenreise geht es um die Erinnerung an die Hölle des Holocaust. Um das zu erzählen, bedient sich im Labyrinth des Schweigens auch einer Liebesgeschichte, die heute zum guten Filmton immer dazu zu gehören scheint. Überflüssig ist die. Doch allein die Tatsache, dass ein auf den Massengeschmack gerichteter Spielfilm an eine der wichtigsten historischen Persönlichkeiten der 1960er Jahre erinnert, macht das alles wett. Die Rede ist vom jüdischen, remigrierten Generalstaatsanwalt von Hessen, Fritz Bauer, der die Prozesse in Frankfurt sozusagen in Gang brachte. Das ist hier ein großer Film. Platz 1. Mr. Turner, Meister des Lichts von Mike Leigh. Die erste Ausstellung von Joseph Mallard William Turner fand statt im Fenster des Friseurgeschäfts seines Vaters. 1842 malt Turner Schneesturm auf dem Meer. 4 Stunden lässt er sich, um das alles zu beobachten, an den Schiffsmast binden, ohne daran zu denken, sich in Sicherheit zu bringen. Niemand sollte auf den Gedanken kommen, schreibt er später, dieses Gemälde zu mögen. Mike Lees großartige Filmbiografie über William Turner, Mr. Turner, Meister des Lichts, verbeugt sich vor dem Geist dieses Künstlers, ohne die Widersprüche seines Lebens auszublenden. Kino, das eine Adaption der Lichtmagie des genialen Malers versucht, Korrektur, dem eine Adaption in dem anderen, dem bewegten Medium, vollkommen gelingt.